Ersten Gottes Hand ist nicht zu schwach. Er kann retten. Sein Ohr ist nicht taub. Er kann hören. Zweiter, aber eure schlechten Taten trennen euch von Gott. Eure Sünden machen, dass Gott sein Gesicht verbirgt. Er will euch nicht hören. Dritter, eure Hände sind voller Blut. Eure Finger sind voller Schuld. Ihr habt Lügen erzählt. Eure Zunge spricht Böses. Vierter, niemand spricht die Wahrheit. Niemand ist ehrlich. Die Menschen vertrauen auf nichts. Sie reden Unsinn. Sie planen Böses und tun es dann. Fünfter, sie brüten Schlangeneier aus. Sie weben Spinnweben. Wer diese Eier isst, stirbt. Wenn man ein Ei zerdrückt, kommt eine Schlange heraus. Sechster, ihre Spinnweben sind keine Kleider. Man kann sich damit nicht bedecken. Ihre Taten sind böse Taten. Ihre Hände tun Gewalt. Siebter, ihre Füße laufen zum Bösen. Sie eilen, um unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind böse. Auf ihren Wegen gibt es Zerstörung. Achter, sie kennen den Weg zum Frieden nicht. Es gibt kein Recht auf ihren Wegen. Ihre Pfade sind krumm. Niemand, der sie geht, will Frieden. Neunter, darum ist das Recht weit weg von uns. Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. Wir warten auf Licht, aber es ist dunkel. Wir gehen in tiefer Dunkelheit. Zehnter, wir tasten wie Blinde an der Wand. Wir tasten wie Menschen ohne Augen. Am hellen Tag stolpern wir wie in der Dämmerung. Unter starken Menschen sind wir wie Tote. Elfter, wir brummen alle wie Bären. Wir gurren wie Tauben. Wir warten auf Recht, aber es gibt keines. Wir warten auf Hilfe, aber sie ist weit weg. Zwölfter, wir haben oft gegen dich gesündigt. Unsere Sünden zeigen das. Wir wissen von unseren schlechten Taten. Wir kennen unsere Schuld. Dreizehnter, wir haben Jahwe verlassen. Wir haben ihn verleugnet. Wir sind unserem Gott nicht gefolgt. Wir haben über Unterdrückung und Abfall geredet. Wir haben Lügen geplant und gesagt. Vierzehnter, das Recht wird weggeschoben. Gerechtigkeit ist weit weg. Die Wahrheit stolpert auf der Straße. Ehrlichkeit kann nicht hinein. Fünfzehnter, die Wahrheit fehlt. Wer Böses meidet, wird ausgeraubt. Jahwe sah das. Es gefiel ihm nicht, dass es kein Recht gab. Sechzehnter, Jahwe sah, dass niemand half. Er war erstaunt. Niemand konnte eingreifen. Da half ihm sein eigener Arm. Seine Gerechtigkeit unterstützte ihn. Siebzehnter, er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Er setzte den Helm der Rettung auf. Er zog Kleider der Rache an. Er hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Achtzehnter, er wird die Menschen bestrafen. Er gibt seinen Feinden Zorn zurück. Er gibt seinen Gegnern Strafe. Auch den fernen Ländern gibt er Strafe. Neunzehnter, die Menschen werden Jahwes Namen fürchten. Im Westen und im Osten wird man seine Größe sehen. Er kommt wie ein starker Fluss. Der Geist Jahwes treibt ihn an. Zwanzigster, er wird als Retter nach Zion kommen. Er kommt für die Menschen in Jakob. Sie müssen sich von ihren Sünden abwenden. Das sagt Jahwe. 21. Jahwe sagt, das ist mein Bund mit ihnen. Mein Geist ist auf dir. Meine Worte sind in deinem Mund. Sie sollen immer bei dir bleiben. Auch bei deinen Kindern und Kindeskindern. Das sagt Jahwe für immer.